нормы этой таможни всю ее строгость. Ich denke, ihr habt die Norm und die Strenge dieses Zolls schon alle gelesen. Ничто, преданное мерзости и лжи, не войдет. Nichts, was der Unreinigkeit und dem Bösen hingegeben ist, wird dort nicht eingehen. Таможня настолько проницательна. Dieses Zoll, die Zollamt ist so durchdringend. Что никогда не честь и грех, как бы ты ни прятал, ты его не спрячешь так, чтобы ты мог пронести через эти ворота. Dass Unreinigkeit und Sünde, egal wie du dieses verstecken mögest, nicht durch dieses Tor eingehen wird. И для того, чтобы ты имел право быть свободным от нечестия и греха, Бог усмотрел третье средство. Und damit du das Recht hast, frei von Sünde und Unreinigkeit zu sein, hat Gott ein drittes Mittel vorhergesehen. И этим третьим средством является кровь нашего Господа. Und dieses dritte Mittel ist das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Первое послание Иоанна, первая глава, стих 7 говорит, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, она очищает нас от всякого греха. Der erste Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7 sagt uns, dass das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, uns von aller Sünde reinigt. Благодаря уплаченной жертве в теле Иисуса нам открыта дверь. Dank dem schon bezahlten Opfer, dem Blut Jesu Christi, ist uns die Tür geöffnet. Благодаря переданному нам с вами благодати в Его Слове мы имеем карту. Dank der uns gegebenen Gnade durch sein Wort haben wir eine Karte. Мы знаем путь. Wir kennen den Weg. Мы знаем стезю, которая ведет к этой двери. Wir kennen auch den Pfad oder das Licht, welches uns dahin führt zu dieser Tür. Но через кровь Иисуса Христа ты обретаешь право войти через эту открытую Aber дверь. Aber durch das Blut Jesu Christi erwirbst du dir das Recht, durch die geöffnete Tür einzugehen. Благодать крови Иисуса снимает с каждого из нас то, что препятствует тебе войти открытой дверью. Die Gnade des Blutes Jesu Christi nimmt all die Hindernisse weg, die dich zum Eingang in diese Tür abhalten. Das Blut Jesu Christi reinigt. Es säubert. Und vor allem von jeder Sache. Von allem. Von jeder Sünde. Halleluja. Halleluja. Нет такого греха, которого бы кровь Иисуса была бессильна очистить. Es gibt keine Sünde, wo das Blut Jesu Christi nicht fähig wäre zu reinigen. Это самый совершенный пятновыводитель. Das ist der vollkommenste Fleckenentferner. Который очищает, der reinigt и убеляет, und alles also weiß macht. И одевает перстного от земли человека в весон чистый и светлый. Und zieht dann von dem vergänglichen irdischen Menschen das Gewand des Himmels an. И теперь мы можем задаться следующим вопросом. Ну хорошо, что же мне еще надо? Дверь открыта, карта в руках, право войти открытой дверью, имею кровью омытый, оправдан. Und jetzt können wir denken, was brauche ich jetzt noch? Ich habe die Tür, ich habe die Karte, wie ich dorthin komme, ich habe das Recht, dort hineinzugehen, bin gereinigt durch das Blut, was brauche ich noch? Что еще надо? Was brauche ich noch? Тебе еще нужна сила. Du brauchst noch die Kraft. Потому что твой путь к открытой двери измеряется не днем. Denn dein Weg zu dieser geöffneten Tür wird nicht durch einen Tag bemessen. И измеряется не неделей. Und nicht durch eine Woche bemessen. А измеряется всей твоей жизнью. Sondern wird durch dein ganzes Leben bemessen. Каждый день в жизни это шаг. Jeder Tag im Leben ist ein Schritt dazu. Который ты делаешь навстречу вечности. Den du Richtung Ewigkeit tust. И каждый отдельный день несет с собой много сюрпризов. Und jeder einzelne Tag bringt mit sich verschiedene Geschenke. Много переживаний. Verschiedene Sorgen. Много сражений. Verschiedene Kämpfe. Много чего несет. Es bringt verschiedene Dinge. И чтобы со всем этим ты мог справиться, не отступить назад и не сдаться. Und damit du bei all dem zurechtkommst, dass du nicht schwach wirst und zurücktrittst, Бог даровал тебе четвертое средство в благодати своего Святого Духа. Hat Gott dir ein viertes Mittel gegeben in seiner Gnade des Heiligen Geistes. Об этом сказал он в Деяниях, 1 глава, стих 8. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Darüber sagt er in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. И мы не отрицаем, что это сила для соделывания чудес и знамений. Und wir verleugnen nicht, dass diese Kraft wirkt für Zeichen und Wunder. Но прежде всего она для того, чтобы тебе помочь справиться со всем, что ты в жизни встретишь. Aber in allererster Linie wird es dich befähigen, alles zu verrichten oder zu bemächtigen, was dir in deinem Leben begegnet. Давайте взглянем в послание к Филиппийцам, 4 глава, стих 13. Прекрасный текст. Wollen wir uns betrachten Philipper Kapitel 4, Он Vers 13. Он звучит так: Я всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Er sagt, ich vermag alles durch den mich kräftigen machenden Christus. Эти слова принадлежат апостолу Павлу. Diese Worte gehören Apostel Paulus. Он говорил: Я всё могу. Er sagt, ich kann alles. Не потому, что я Павел. Nicht weil ich Paulus bin. И не потому, что я из колена Вениамина. Und nicht weil ich aus dem Stamm Benjamin komme. А потому, что меня укрепляет Иисус. Sondern weil Jesus mich stark macht. У Иисуса есть сила, и она меня укрепляет. Jesus hat die Kraft und diese stärkt mich. И с помощью этой силы. Und mit Hilfe dieser Kraft. Я всё могу. Kann ich alles. Нет ничего, чтобы я не преодолел. Es gibt nichts, was ich nicht überwinden könnte. Потому что сила, которая укрепляет меня. Denn die Kraft, die mich stark macht. Она не имеет границ в том могуществе, которое с собой несёт. Sie hat nicht oder sie hat keine Grenzen in der Macht, welche sie mit sich trägt. Римлянам 8:37. Römer 8:37. Это та же самая мысль, но другими словами. Das ist der gleiche Gedanke, nur mit anderen Worten. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Aber in dem allem überwinden wir alles in der Kraft, der uns geliebt hat. Павел говорит: встречаю многое. Paulus sagt, ich begegne vielem. Встречаю, когда и камнями побивают, и палками. Ich treffe an, als wenn man mich steinigt und mit Stöcken schlägt. Встречаю, когда в темницу бросают, и в пучине когда тону. Ich begegne der Situation, wenn man mich ins Gefängnis steckt und wenn ich in dem Sturm versinke. Но он говорит: ну я это преодолеваю. Aber er sagt, ich überwinde das alles. Не потому, что я отличаюсь от всех других. Nicht weil ich von allen anderen mich unterscheide. А потому, что во мне и со мною есть сила. Возлюбившего меня. Sondern weil in und mit mir eine Kraft ist dessen, der mich geliebt hat. Братья мои дорогие и сестры. Meine lieben Brüder und Schwestern. Люди этого мира, не знающие Бога. Die Menschen dieser Welt, die Gott nicht kennen. Они не все могут преодолеть. Sie können nicht alles überwinden. Они не все могут пережить. Sie können nicht alles erleben. Потому что им неизвестен источник могущественной силы. Denn ihnen ist die Quelle der allmächtigen Kraft nicht bekannt. Но для христианина. Aber für den Christen. В благодати Святого Духа. In der Gnade des Heiligen Geistes. Дарован такой потенциал силы. Ist solch ein Potenzial an Kraft gegeben, который тебя наделит способностью. Der dich mit der Fähigkeit oder dir die Fähigkeit gibt, преодолеть абсолютно всё. Alles überhaupt alles zu überwinden. Задумайся абсолютно всё. Denke mal überhaupt alles zu überwinden. У тебя нет права отступать назад. Du hast kein Recht nach hinten zu gehen. У тебя на это нет причины. Du hast dafür keine Ursache. Потому что сила, которая помогает тебе. Denn die Kraft, die dir hilft. Она безгранична. Sie ist grenzenlos. Она не имеет просто измерения в том потенциале, который она имеет. Sie hat einfach kein Maß dessen Potenzials, was sie hat. И она нам доступна. Und sie ist uns zugänglich. Аллилуйя! Мы можем видеть, о чем мы рассуждали в первой части. Стефан смог простить. Wir konnten sehen, im ersten Teil haben wir betrachtet, Stephanus konnte vergeben. Стефан смог преодолеть побивание камнями. Stephanus konnte diese Steinigung überwinden. Потому что благодать Святого Духа была на нем. Weil die Gnade des Heiligen Geistes auf ihn war. И она ему помогла преодолеть. Und sie half ihm, das alles zu überstehen. Пережить, zu überleben, пережить достойно, und dieses würdig zu überleben. И сила, укрепляющая Стефана, und die Kraft, die Stephanus stark gemacht hat, это та же самая сила, das ist die gleiche Kraft, которая укрепляет тебя, welche dich stärkt, которая укрепляет меня, welche mich stärkt. Она доступна тебе, sie ist dir zugänglich, она тебе открыта, sie ist für dich geöffnet. Это подарок, das ist ein Geschenk, в благодати Иисуса, in der Gnade Jesu. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Итак, следующий, мы рассматриваем с вами пятый элемент спасительной благодати. Вы не устали? Und das nächste, das ist das fünfte Element der heilsamen Gnade. Seid ihr nicht müde geworden? Но вы уж укрепитесь, нам не так много осталось. Stärkt euch ein bisschen, denn es ist nicht mehr viel übrig geblieben. Тем более, что у нас есть такой источник силы, который даже поможет и это преодолеть. Weil wir auch eine Quelle der Kraft haben, welche uns auch die Müdigkeit zu überwinden hilft. Итак, Пятый элемент благодати – это воскресший ходатай Нового Завета. Und das fünfte Element der Gnade, das ist der auferstandene Fürsprecher des Evangeliums. 1 Иоанна 2:1. 1. Johannes 2:1. Пожалуйста, прочти, Пауль. Meine Kinder, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündiget. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Писание здесь говорит нам с вами, die Schrift sagt uns hier, что желание Бога, чтобы мы не согрешали. Dass der Wunsch Gottes ist, dass wir nicht sündigen. Но если все-таки в нашем духовном странствовании к небесам, aber wenn in unserem geistlichen, in unserer geistlichen Laufbahn zum Himmel, имея чистый весон праведности, indem wir einen reinen oder reinen Gewand der Gerechtigkeit haben, ты где-то не смог сохранить себя и впал в то, что Писание называет грехом, du dich irgendwo nicht bewahren konntest und dort hineingefallen bist, was die Heilige Schrift Sünde nennt. Для нас с вами Бог усмотрел средство, с помощью которого ты можешь возвратить прежнюю чистоту в твоем весоне. Hat Gott für uns eine Möglichkeit gegeben, durch welche wir diese dieses reine oder weiße Gewand wieder in die ursprüngliche Situation oder Position stellen können. Эта духовная услуга предложена в ходатае Нового Завета Иисусе Христе. Das ist eine neue Fürbitte oder neuer Dienst, welcher in der auf der Fürbitte oder Fürsprecher im Heiligen Geist im Neuen Testament ist. Евреям 7:25 написано: Он жив, чтобы всегда ходатайствовать за нас. Im Hebräer 11:25 heißt es, dass er ständig oder dass er lebt immer da, um für uns ständig zu bitten. Und was wichtig für uns ist, jetzt zu klären, wann beginnt Jesus für mich, der ich gesündigt habe, eine Fürbitte zu tun? Ich habe Sünde getan. И как долго длится время, und wie lange währt diese Zeit, когда Иисус начинает ходатайствовать, wo Jesus mit der Fürbitte vor dem Vater beginnt? Ходатайствует ли он сразу, как только я согрешил? Bittet er sofort für mich, sobald ich gesündigt habe? Или Иисус ждет от меня какого-то шага, прежде чем он начнет ходатайствовать? Oder erwartet Jesus von mir einen Schritt, den ich tun soll, bevor er für mich bittet? Вот нам, христианам, надо это очень ясно понимать. Wir als Christen müssen das sehr klar verstehen. Когда согрешил член церкви, wenn ein Gemeindemitglied gesündigt hat, мы ему не указываем на Господа, который распят за него. Wir zeigen ihm nicht auf den Herrn, der für ihn gekreuzigt ist. Мы сказали с вами, что кровь Иисуса, она очищает. Wir haben gesagt, dass das Blut Jesu Christi reinigt. Но кровь Иисуса Христа – это цена, уплаченная за подарок. Aber das Blut Jesu Christi ist der Preis, der gezahlt worden ist für das Geschenk. За подарок, который вручается один раз. Für das Geschenk, welches einmal nur gegeben wird. За подарок, который человек каждый может принять в своей жизни только один раз. Für ein Geschenk, welches der Mensch in seinem Leben nur einmal annehmen kann. И этот подарок все неверующие, в том числе и мы, кто из нас каялся. Und dieses Geschenk haben alle Ungläubigen in dieser Hinsicht auch wir, die wir Buße getan haben. Этот подарок – это подарок праведности. Dieses Geschenk ist das Geschenk der Gerechtigkeit. Который дарит Бог кающемуся грешнику. Welches oder welche die Gerechtigkeit, welche Gott jedem reuigen oder reuem Sünder gibt, also einem Sünder, der Reue tut. Грешник, который пришел в собрание, не член церкви, слышит весть Евангелия и выходит на покаяние. Ein Sünder, der kein Gemeindemitglied ist, kam in die Versammlung, hörte die Botschaft und kam zur Buße nach vorn. Здесь его встречает Иисус с подарком, который он купил ему ценой. Hier erwartet ihn Jesus mit einem Geschenk, welches er durch den Preis seines Blutes bezahlt hat. Этот подарок – это дар праведности. Dieses Geschenk ist die Gabe der Gerechtigkeit. В одно мгновение грешник становится праведником. In einem Augenblick wird der Sünder gerecht. По дару благодати через кровь Иисуса. Ein Geschenk der Gnade durch das Blut Christi. Но когда человек заключил завет с Господом в водном крещении и принял на себя ответственность, aber als der Mensch dann durch die Wassertaufe angenommen hat und auf sich dadurch die Verantwortung genommen hat, и пообещал Господу служить доброй совестью, und Gott versprochen hat mit reinem Gewissen zu dienen, а впоследствии совершает грех, und im Nachhinein eine Sünde tut, то мы с вами должны знать, dann müssen wir miteinander wissen, что для нас с вами в помощь уже предлагается не распятый за нас Христос, проливающий кровь, а Христос, ходатай Нового Завета, несущий служение первосвященника. Wir müssen wissen, dass in diesem Fall für uns nicht mehr Jesus Christus, der Gekreuzigte, da ist als Geschenk, sondern als Christus, der für uns als Hohepriester vor dem Vater bietet. Давайте взглянем Еврея, 10 глава, 26-27.